Erster meine Freunde, nicht viele von euch sollen Lehrer sein. Denn Lehrer haben eine größere Aufgabe. Zweiter, wir machen alle viele Fehler. Wer keine Fehler beim Reden macht, ist ein guter Mensch. Er kann seinen ganzen Körper kontrollieren. Dritter, wir legen Pferden einen Zaum ins Maul. Dann können wir sie lenken, wohin wir wollen. Vierte, Schiffe sind sehr groß. Sie werden von starken Winden getrieben. Aber ein kleines Ruder lenkt sie, wohin der Steuermann will. Fünfter, so ist auch die Zunge klein. Aber sie kann große Dinge tun. Ein kleines Feuer kann einen großen Wald anzünden. Sechster, die Zunge ist wie ein Feuer. Sie kann viel Böses anrichten. Sie steckt den ganzen Körper an. Sie kommt aus der Hölle. Siebter, alle Tiere, Vögel und Schlangen können gezähmt werden. Menschen können sie zähmen. Achter, aber niemand kann die Zunge zähmen. Sie ist böse und voller Gift. Neunter, mit der Zunge loben wir Gott, unseren Vater. Aber mit der gleichen Zunge beschimpfen wir Menschen, die wie Gott sind. Zehnter, aus dem gleichen Mund kommen Lob und Fluch. Meine Freunde, das darf nicht sein. Elfter, kann aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser kommen? Zwölfter, meine Freunde, kann ein Feigenbaum Oliven geben? Oder ein Weinstock Feigen? Auch eine Salzquelle kann kein süßes Wasser geben. Dreizehnter, wer ist weise und klug? Er soll durch sein gutes Leben zeigen, dass er weise ist. Er soll freundlich sein. Vierzehnter, wenn ihr Neid und Streit im Herzen habt, sollt ihr nicht stolz sein. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Fünfzehnter, diese Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist von der Erde, vom Bösen und vom Teufel. Sechzehnter, wo Neid und Streit ist, da ist Unordnung und Böses. Siebzehnter, die Weisheit von Gott ist rein. Sie bringt Frieden, ist freundlich und gehorsam. Sie ist voll Liebe und guter Taten. Sie ist ehrlich und ohne Falschheit. Achtzehnter, gute Taten bringen Frieden. Wer Frieden macht, erntet Gutes.